Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Nach der letzten, eher phänomenologischen Einführung in die Problematik des Antisemitismus und wenigen Andeutungen zu dessen Begriff soll dieser heute erst einmal etwas enger bestimmt werden. Es ist gebräuchlich, Begriffe in zweifachen Sinne zu gebrauchen, vom Begriffsinhalt und dem Begriffsumfang her. Die Extension der Begriffsumfang des Antisemitismusbegriffs kann bis heute nicht unbestritten behauptet werden, nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, sondern auch aus politischen. Letzteres, weil kein Antisemit, Ausnahmen bestätigen die Regel, sich gern als Antisemit bezeichnen lassen will. Oder sich gar selber so bezeichnet, wie das früher ja mal durchaus der Fall war. Er oder sie werden also Antisemitismus so definieren, dass sie selber nicht darunter fallen. Dies hat seinen Grund darin, dass nachdem niemand im Ernst leugnet, dass die Deutschen 6 oder mehr Millionen Juden umgebracht haben, diese Form praktizierten eliminatorischen Antisemitismus zum Maßstab genommen wird für den ganzen Begriff. Damit macht man das äußerste Extrem zum Maßstab und grenzt den Normalantisemitismus aus, um ihn dann umso hemmungsloser zu vertreten. Dies geschieht in letzter Zeit mit immer schamloser werdenden Grenzverletzungen. Hierbei vermeidet man es meistens, den Massenmord an den europäischen Juden zu leugnen. Und wenn doch, glaubt diejenige oder derjenige gar nicht selber daran, was er dort sagt. Das Leugnen ist nämlich selber schon offensichtliche Lüge und dient nur dazu, die Juden noch zusätzlich zu beleidigen, indem man die Verbrechen für nichtig erklärt. Und da wären wir auch schon bei einem vulgären Begriff von Antisemitismus, der ausschließt, etwas antisemitisch zu nennen, wenn nicht mindestens 6 Millionen Menschen, die man für Juden hält, umgebracht worden sind. Leider ist das kein Witz. Solche Verlautbarungen gab es bereits in der letzten Zeit. Die Extension jenes unsinnigen Begriffs wäre also, 6 Millionen Menschen, die man für Juden hält, müssen umgebracht werden, damit man von Antisemitismus reden darf. Und da eine bloße Wiederholung in Hinsicht von Qualität und Quantität in der Tat unwahrscheinlich wäre, ist das Problem also vom Tisch und man muss über Antisemitismus gar nicht mehr reden. Nur Idioten werden hierbei über die Quantität streiten, ob es 5, 6 oder 7 Millionen Juden gewesen seien. Die Intention des Begriffs wäre dann so viel wie mörderische Handlungen motiviert durch Judenhass oder mörderischer Judenhass eines bestimmten Umfangs. Darunter gibt es dann den beabsichtigten Freispruch davon, Antisemit zu sein. Ganz so direkt wird das selbstverständlich nicht formuliert, sondern mit viel Nebel versehen, damit das nicht gleich auffällt. Das Stichwort wäre somit Auschwitzkeule oder Antisemitismuskeule. Die Zumutung, es unterlassen zu sollen, in übertriebenem Ausmaß Juden zu ermorden, erscheint ja so einigen als eine Art Keule. Insbesondere, wenn sie gar nicht einsehen, dass ihre veröffentlichte Meinung auf den Mord hinausläuft, mit dem sie nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Und alsbald stellt dann so mancher Antisemit fest, dass er den Juden Auschwitz einfach nicht verzeihen kann, weil sie damit, sofern sie überlebt haben oder Nachkommen der Überlebenden sind, ihn davon abhalten, antisemitische Reden zu schwingen. Dieses Übelnehmen äußert sich dann ja auch im sekundären Antisemitismus, also einem Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Er entspringt einem Schuldgefühl, das den Einsichten der Psychologie zufolge auch entstehen kann, wenn man an gar keine Taten unmittelbar schuldig ist oder war, beziehungsweise viel zu jung gewesen ist, um mitgemacht haben zu können. Schuldgefühle, wie alles, was unbewusst wirkt, kennen ja keine Zeit- und Kausalordnung, sondern beziehen sich auch auf bewusste oder unbewusste Wünsche. Hierbei machen mittlerweile tote Juden kaum noch Schuldgefühle, sondern die Lebenden, die ja qua ihrer Existenz Zeugen sind für den Massenmord an den europäischen Juden, da alle, wenn nicht selber entronnen, doch Menschen in der Familie haben, die dem Massenmord unterlagen oder entfliehen konnten. Solche Begriffsbestimmungen von historischen Begriffen allein durch ihr praktisches Resultat, den Massenmord an den europäischen Juden, ist von Umfang und inhaltlich zu eng, es sei denn, es wird nicht die Wirklichkeit, sondern auch die Potenzialität, eine reale Möglichkeit, die in den Phänomenen stecken, die man antisemitisch nennt, mitgedacht. Als antisemitisch wäre dann zu nennen alles das, was die Wiederholung von Auschwitz oder Ähnlichem möglich oder wahrscheinlich macht, oder zur Bedingung für ähnliche Taten werden kann. So gesehen wären wir dann immerhin einen Schritt weiter. Aber warum soll ein Antisemitismus weit unterhalb des Extrems nicht auch schon zu verurteilen sein? Das Extrem ist gewiss ein Moment einer Begriffsbestimmung von eliminatorischem Antisemitismus, aber weder eine zureichende noch notwendige für Antisemitismus überhaupt. Aber was wäre dann mit Judenhass, der nicht gleich auf Vernichtung aller Juden bzw. was man dafür hält, ginge, sondern nur Diskriminierung, Schikanen, mindere Verfolgung beinhaltet als den Mord? Was war dann mit dem Antisemitismus lange vor dem Massenmord an den europäischen Juden, von dem wir zwar nicht auf den ersten Blick, aber bei näheren Hinsehen erkennen können, dass es doch, wie vermittelt auch immer, möglicherweise doch etwas damit zu tun hat? Aber selbst dort, wo die Fortsetzung von Massenmorden heute auf der Tagesordnung steht, wenn Menschen der Kopf abgeschnitten wird oder willkürlich Raketen in ein Land geschossen werden, um möglichst viele Juden zu töten, wie das islamische Fundamentalisten gern tun, erkennen viele das ja nicht einmal als ein ähnliches Phänomen an. Darüber macht man ja schon Witze wie den. Am Verhandlungstisch sieht man die Juden auf der einen Seite und islamische Fundamentalisten, sei es der Hamas, Hezbollah oder IS, auf der anderen Seite, wobei die eine Seite das Ziel oder das Programm hat, alle Juden zu töten, die andere das Ziel, einfach nur am Leben zu bleiben. Und der Moderator der Verhandlungen daraufhin den Vorschlag macht, können Sie sich nicht in der Mitte treffen? So wird heute, aber nicht ganz so offen, in der europäischen Presse tatsächlich über das Nahostproblem gedacht. Das Nahostproblem hätte nichts mit Antisemitismus zu tun, das vernimmt man ja allzu oft. Da ist die Neigung groß, mit dem Bonmot zu kontern, Antisemitismus sei Juden mehr zu hassen, als es nötig ist. Aber wegen der Last der Vergangenheit liebt man ja die toten Juden, wenn auch nicht die Lebenden, ja heute besonders und verwendet das gern, um Antisemitismusvorwürfe abzuwehren. Manche Autoren finden ja den Vorwurf breit schlimmer als den Antisemitismus selbst. So ist es ein mittlerweile, man könnte denken, auch das ist vorbei, wenn man so manche Parolen hört, Ritus, dass Antisemiten damit sich herausreden, sie hätten ja nichts gegen Juden, sondern nur etwas gegen den Juden unter den Staaten Israel. Man sei ja nur gegen Zionisten. Heute nennt man das Israelkritik, was allerdings verwunderlich ist, weil niemand, nicht einmal in Witzen über Kinderschänder, beispielsweise eine Belgien-Kritik, Dänemark-Kritik vertritt. Einzig Israel soll das Privileg haben, als solches ein Recht auf Kritik zu besitzen. Da aber ein Viertel der Bevölkerung Israels gar keine Juden sind, diese aber merkwürdigerweise gar nicht gemeint werden, wenn von Israel-Kritik die Rede ist, so kann ich getrost davon ausgehen, dass ausschließlich die Juden gemeint sind, wenn man Israel kritisiert und somit heimlich ja doch Israel als jüdischen Staat ansieht, soweit sie ihn kritisieren wollen und somit den Rest der Bevölkerung davon ausschließen. Man könnte meinen, wer so argumentiert, ist ein anti-arabischer Rassist, weil er diese Araber gar nicht ernst nimmt und wenn man das entgegnet, wird er wohl irgendetwas von Apartheidstaat schwadronieren und damit die historischen Opfer von wirklicher Apartheid gleich mitbeleidigen. Gemein wie ich bin, weise ich auch noch schnell darauf hin, dass der Dhimmi-Status, den man Juden und Christen im islamischen Kulturbereich zuweisen will, ja mehr als zufällige Ähnlichkeit mit Apartheid hat. die Lektüre der Protokolle der Weisen von Zion bei Hitler und den damaligen wie heutigen Oma-Narzissten ist gleichermaßen von Projektion gekennzeichnet, dass man gern den Juden oder dem Juden unter den Staaten das unterstellt, was man gern selbst tun möchte. Damit habe ich das Problem der Projektion bereits erwähnt. Dass bei allen Denkformen und Ressentiments, die unter dem Begriff Antisemitismus gedacht werden und wurden, eine Rolle spielt. Das ist zwar keine zureichende Bestimmung, weil auch andere Formen wie Rassismus, Nationalismus, Homophobie durch Projektion gekennzeichnet sind, aber doch ein gemeinsames Element des Antisemitismus. Eine Alternative könnte vielleicht sein, Antisemitismus mit Judenhass zu übersetzen, da ja viele Formen des Judenhasses durchaus, allgemein anerkannt, antisemitisch waren. Man merkt hier schon mein Problem, die Worte antisemitisch oder Antisemitismus in der Argumentation schon heuristisch verwenden zu müssen, bevor sie klar bestimmt sind und auch nicht antisemitische Formen des Judenhasses davon zu unterscheiden. Aber es gibt nun auch, wie man allein schon an Hitler sehen kann, einen Antisemitismus ohne Hassgefühle. So wird er formuliert in einem Brief an Gemlich, in dem Hitler zwischen Antisemitismus der Vernunft und Antisemitismus des Gefühls unterscheidet und ersteren propagiert, letzteren abweist. Das mag eine Rationalisierung sein, aber dies war auch eine Erscheinung des Antisemitismus, das, wie sich jemand ausdrückte, sich im lustlosen Morden sich manifestierte. Nicht erst seit den Arbeiten von Daniel J. Goldhagen wissen wir allerdings, dass nicht nur in Konzentrationslagern mittels Gaskammern oder Gaswagen gemordet wurde, sondern im größeren Umfang auch dort, wo man auf Juden zum Beispiel an der Front traf, wo also durch Erschießungen, Aufhängen, das heißt vor Ort, gemordet wurde. Unter Tarnnamen wie Partisanen erschießen und so weiter. Da wurden nicht erst die Menschen durch halb Europa gefahren, um sie zu ermorden, sondern man tötete sie sofort. Nicht nur die SS oder Waffen-SS, sondern auch durch Soldaten und Polizeikräfte waren dabei. Meist ganz normale Männer und Frauen. Und sie mordeten oft über alle Befehle hinaus, kreativ und teilweise mit großem Spaß und ohne Schamgefühl, was sich daran zeigte, dass Fotos geschossen und der Familie von der Front geschickt wurden. Aber der größte Schock am Ende des Krieges war das System der Konzentrationslager, wo systematisch gemordet wurde, im Rahmen des spätkapitalistischen industriellen Systems, das die Chemikalien lieferte, die Eisenbahn zur Verfügung stellte, Krematorium baute und so weiter. Nur der unmittelbare Tötungsakt war noch Handarbeit, nämlich das Gift in die Kammern zu applizieren. Solche Praxis setzte die bürgerliche Kälte voraus, von der Adorno sprach, ohne die diese Art des Tötens nicht möglich gewesen wäre. Noch die zynische Bemerkung Himmlers, dass er die Leute dafür bewundere, Massen von Leichen zu produzieren und dabei anständig zu bleiben, zeugt davon. Der Nietzschischen Einsicht folgend, dass historische Begriffe nicht sich definieren lassen, weil sie sich ja selber verändern in der Geschichte, müssen wir also um eine historisierende Exposition des Begriffs Antisemitismus bemühen. Die Sache selbst, der Antisemitismus, wandelte und wandelt sich selber. Daher muss der Begriff entsprechend verflüssigt werden, ohne allerdings seine Identität dabei zu verlieren. Heute beginnen wir mit der Epoche zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Massenmord an den europäischen Juden und beziehen sie teilweise schon zurück auf ihre Ursprünge. Das hat den Grund, weil linke und liberale Antisemitismuskritik hier seinen Ansatzpunkt gewonnen hatte, wo sie nicht auf das Dritte Reich aus dem historischen Zusammenhang gerissen sich ausschließlich bezog. Beginnen wir mit dem Wort Antisemitismus. Das erste mir bekannte öffentliche Dokument, wo das Wort verwendet wird, ist ein Staatslexikon, das sich nannte Enzyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände und herausgegeben wurde von Karl von Rotteck und Karl Welker in dem das Wort Antisemitismus im Artikel Semitische Völker im Band 13, der 1865 erschien, explizit vorkommt. Geschrieben hat ihn Gustav Weil, der obgleich jüdischer Herkunft die in der Zeit übliche rassistische Terminologie verwandte. In dem Artikel zum Beispiel von arischen Rassen spricht er. Allerdings jede rassistische Diskriminierung irgendwelcher Rassen vermeidet. Gustav Weil sei erst kurz vorgestellt und zwei Zitate aus dem Artikel gebracht, um etwas von dem Klima der zweiten Jahrhunderthälfte herüberzubringen und klarzumachen, warum der ungewöhnliche Sprachgebrauch Antisemitismus sich damals etablieren konnte, der sich bis heute trotz mancherlei vorgetragener Skepsis durchgehalten hat. Gustav Weil, geboren am 25. April 1808 in Sulzburg, gestorben am 29. August 1889 in Freiburg im Breisgau, war Orientalist. Er sollte eigentlich von seinen Eltern her Rabbiner werden, konnte dem aber nichts abgewinnen. Er studierte von 1828 bis 1830 Geschichte und Philosophie an der Universität Heidelberg und dann kurz in Paris, um von dort als Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung nach Algier zu reisen, dann nach Kairo, wo er sich bis 1835 aufhielt. Seine Kenntnisse in Arabisch und anderen orientalischen Sprachen dort und in Konstantinopel vertiefte. 1836 promovierte er in Tübingen und habilitierte sich in Heidelberg. Er ernährte sich von 1836 bis 1845 mit Lehraufträgen und als Bibliothekar an der Universität Heidelberg. 1845 wurde er als erster Jude in Deutschland gegen den Widerstand der Universität außerordentlicher Professor für orientalische Sprachen. 1861 ordentlicher Professor in Heidelberg. Populär und bekannt wurde er durch die Übersetzung der Geschichten von Tausend und eine Nacht aus dem Urtext. Aber das nur nebenbei. Aber hier interessiert uns der Artikel, in dem das Wort Antisemitismus urplötzlich auftauchte. Dort heißt es zunächst einmal über Semiten, also in diesem Artikel semitische Völker. Unter semitischen Völkern sollte man eigentlich diejenigen Völker verstehen, welche der biblische Völkertafel gemäß von Sem, dem Sohne Noahs, abstammen. Zu diesen gehören aber auch Elamiten oder Perser, welche zur indogermanischen Rasse gezählt werden, während andere Völker, die man gewöhnlich als Semiten ansieht, wie die Phönizier in der Genesis und in den Nachkommen Schams vorkommen. Man war aber allmählich übereingekommen, diejenigen Völker, welche semitische, das heißt hebräischartige Sprachen redeten, als semitische zu bezeichnen. Gleich viel, ob sie nach der jüdischen Tradition zu den Völkern Sems oder Schams gehören. Also Hebräer, Chaldeer, Syrier, Phönizier, Äthiopier und Araber. In diesem Sinne wurden sie dann auch von Geographen, Philologen und Historikern als eine eigene Rasse charakterisiert und namentlich der indogermanischen gegenübergestellt. Gegen den konventionellen Namen semitische Sprachen lässt sich nichts einwenden, wohl aber gegen die Bezeichnung semitische Völker in gedachter Bedeutung. Da eine solche nur auf die Sprachverwandtschaft gestützte Einteilung, mag sie auch sonst als Kriterium des Zusammengehörens angesehen werden, hier nicht maßgebend sein kann. Gerade die Juden, welche an der Spitze der semitischen Völker stehen, sollten am besten zeigen, wie unsicher der Schluss ist, dass zwei Völker, die eine verwandte Sprache reden, auch von gemeinschaftlicher Abstammung sein müssen. Das wird mit den vielen Sprachen begründet, die die Juden sprechen, Chaldäisch, Griechisch, Arabisch und so weiter, je nachdem, wo sie lebten. Und nun die Textstelle, wo antisemitisch vorkommt, etwas überraschend, abweichend von unserem heutigen Sprachgebrauch. Das Königtum unter den Juden ist, wie das Kalifat unter den Arabern, namentlich das Erbliche, eine antisemitische Geburt. Das hat hier zunächst nichts mit Antisemitismus zu tun, wie wir ihn heute verstehen. Aber es ist ja hier von Semiten die Rede und damit sind vorrangig eben doch die Juden gemeint. Ein Sprachgebrauch, der Semiten und Juden identifiziert, ist von hier auch verständlich. Und der hat sich in dieser Zeit irgendwann mal eingebürgert. Und so zitiert Weil ja auch im heutigen Sinne eine antisemitische Passage eines Orientalisten. Und zwar folgendes: Man könnte vielleicht leicht irre werden, wenn ein französischer Orientalist, dessen Werke auch nach Deutschland gedrungen sind und hier wie andere Pariser Artikel zur Mode wurden, die Behauptung aufstellt, der Semit kenne keine anderen Pflichten als die gegen sich selbst. Rache nehmen und sich sein vermeintliches Recht verschaffen sei in seinen Augen eine Art Pflicht, von ihm aber verlangen, dass er sein Wort halte oder in uneigennütziger Weise Recht spreche, heiße unmögliches Verlangen. Wo aber der gelehrte Gallier diese Behauptung hergenommen wissen, wissen wir nicht. Gewiss weder aus der Bibel noch aus dem Koran, die doch hier maßgebend sein sollten, denn sie sind, wenn nicht Offenbarung, jedenfalls semitische Schöpfung und haben volle Rechtskraft bei Juden und Moslems. Und er führt in seiner Kritik an, dass es nicht schwierig ist, sowohl in den jüdischen Texten Stellen zu finden, die das Verbot von Rache beinhalten und Wahrheit, Gerechtigkeit und Treue empfehlen. Aus dem in der damaligen Zeit gebräuchlich werdenden Verwendung von Semit für Juden wird es immerhin verständlich, warum Antisemiten von sich als Antisemiten sprachen und damit ein Ressentiment gegen Juden zum Ausdruck brachten. Hier haben wir bereits eine Antisemitismuskritik, auch wenn sie bei Weil noch andere Gruppen mit einschloss. Die Tendenz, nur von Juden als Semiten zu sprechen, setzt sich in der Zeit durch. Populär wurde dieser Sprachgebrauch dann vor allem durch Wilhelm Marr. Wer kennt nicht die Ausrede von Antisemiten? Die Palästinenser seien doch Semiten. Und daher können diese und diejenigen, die sich mit ihrer mörderischen Praxis identifizieren, gar keine Antisemiten sein. Nein. Marr argumentierte allerdings schon in einem Klima, das durch rechte Modernisierungsverlierer vorbereitet worden war. Man findet sie also auch auf dem rechten Flügel des Parlaments, zum Beispiel bei den Antiliberalen im Umfeld Hermann Wagners, den ich das letzte Mal schon erwähnte. Die politische Wende 1858 brachte einen Judenhass hervor, der noch instrumentalistischen Charakter trug. Das heißt im Versuch, den politischen Gegner in Misskredit zu bringen, um die antiliberale Parteibasis unter den sozioökonomischen Verlierern der kapitalistischen Modernisierung und Industrialisierung zu stärken. Eine Mobilisierungsstrategie, um die heterogene Parteibasis durch Konstitution eines einheitlichen Feindbilds des jüdischen Liberalismus zu einigen. Mit dem deutsch-dänischen Krieg wurde die Hoffnung auf eine sozialkonservative Regierung mit dem Mittel der Agitation mit der Judenfrage zeitweilig aufgegeben. So dauerte diese Phase nur bis 1864. Und als 1868-69 die Judenemanzipation betrieben wurde, regte sich in diesem rechten Lager kein Widerstand. Henning Albrecht, ein Hamburger Forscher, beschrieb diese Gruppierung triftig. Die Sozialkonservativen, wie er sie nennt, mit mehr oder weniger Recht, boten die Judenfeindschaft in politisch-instrumenteller Absicht den sozioökonomischen Verlierern des Industrialisierungsprozesses als komplexitätsverringerndes Welterklärungsmodell für die eigene negativ empfundene Lage an. Die Juden personifizierten innerhalb dieses Modells eine abgelehnte, bürgerlich-kapitalistisch geprägte, sozioökonomisch-politische und kulturelle Moderne. Die Sozialkonservativen vertraten hierbei Verschwörungstheorien zur Erklärung der angeblich in der liberalbürgerlichen modernen Gesellschaft verwirklichten oder drohenden Judenherrschaft. Im Rahmen ihrer Radikalisierung der Judenfeindschaft erweiterten sie den Begriff des Juden, indem sie das Individuum als Repräsentation eines weltweiten Bündnisses deuteten. Der agiert wie ein Organismus. Diese Art von Verschwörung wurde von dem Zeitgenossen Hermann Götsche im Roman Biarritz stilisiert. Der eine der Vorlagen der Protokolle der Weisen von Zion war. Eine bekannte Hetzschrift, die bis heute im arabischen Raum viel gelesen wird. Diese Seite des Antisemitismus gilt es nicht zu vergessen, weil sie wirkungsmächtig war und ist und vor allem bei der Kritik des linken Antisemitismus ausgeblendet wird. Dies ist ein früher Strang der damals grassierenden Antisemitismus, der andere ging mehr die ökonomische Krisenentwicklung an. Der Wirtschaftsaufschwung bis 1873 hatte für die deutschen Juden Vorteile gehabt. Und die Ansätze zur Judenemanzipation, die es seit der Mitte des Jahrhunderts auch in Deutschland gab, schlugen auch manchmal um in eine Assimilation. Wie in allen Aufschwungsphasen herrschte die wirtschaftsliberale Ideologie unangefochten. Die Weltmarktkrise 1873 kam unerwartet und entzog dem Wirtschaftsliberalismus sein Ansehen, was auch auf die Juden sich übertrug, da ihnen von der liberalen Bewegung Vorteile erwachsen waren. Liberaler war plötzlich als Schimpfwort und die gesellschaftlichen Gruppen, die größten Verlierer der Krisen, wetterten gegen Bismarck und den jüdischen Liberalismus. Genau in dieser Zeit veröffentlichte Wilhelm Marr die Broschüre »Der Sieg des Judentums über das Germanentum« vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet, »Ve Victis«, in der er sich strikt gegen den traditionellen Judenhass wandte, der sich religiös motivierte. Er schrieb, gegen jede religiöse Verfolgung nehme ich somit die Juden unbedingt in Schutz. Bei Wilhelm Marr fand sich bereits diese typische Ambivalenz, eine Mischung zwischen Hass und Bewunderung, die bis heute den normalen Antisemitismus kennzeichnet. Von nun an waren die Juden nicht bloß eine Minderheit, sondern galten als eine Weltmacht, die weltweit das Handels- und Finanzwesen in der Hand hätte. Marr schreibt, das Judentum ist das angewandte, bis zum Extrem durchgeführte Manchestertum. Es kennt nur noch den Handel und auch davon nur den Schacher und Wucher. Er arbeitet nicht selber, sondern lässt andere für sich arbeiten. Es handelt und spekuliert mit den Arbeits- und Geistesprodukten anderer. Sein Zentrum ist die Börse. Als ein fremder Stamm steht es dem deutschen Volk gegenüber und saugt ihm das Mark aus. Die soziale Frage ist wesentlich Gründer- und Judenfrage. Alles Übrige ist Schwindel. Der Ausdruck raffendes Kapital, den Hitler später verwendete, andere sprachen von Brechung der Zinsknechtschaft, war vom Inhalt her in den 70er Jahren schon in aller Antisemitenmunde. Explizit wandte sich Adolf Stöcker gegen Marx, indem er meint, die Kritik, die bei Marx vornehmlich gegen das industrielle Kapital sich richtete, auf den Mammonsgeist der Börse zu beschränken. Diese Betonung des Finanzkapitals und der Spekulanten gibt es heute ebenso. Dass Makler und Spekulanten mit Juden gleichgesetzt werden, die mit Lug und Trug an der Börse agieren, war im Reichstag gang und gäbe. Die den Physiokraten nachempfundene Unterscheidung zwischen jüdischem Finanzkapital und deutschem industriell-landwirtschaftlichen Kapital, gepaart mit ein bisschen Proudhonismus, verwandelt sich in einen barbarischen Antikapitalismus, der zugunsten der nationalen Wirtschaft gegen das internationale Börsenkapital wetterte. Stereotypen, die wir in der heutigen Propaganda auf Montagsdemonstrationen und Warnmachen kennen, wo der Name Rothschild ständig fällt, weil man anderen Namen wohl noch nicht kennt. Wobei Rothschild mit den benannten Phänomenen, die dort gemeint sind, noch nicht einmal wirklich etwas zu tun hat, wie ein Historiker, also ein Wirtschaftshistoriker, mal nachwies. Im 19. Jahrhundert hörte sich das bei Wilhelm Marr so an. Dieses, im Schweiße seines Angesichts arbeitende, Volk sah, dass sein ethisches Gefühl den Juden nicht innewohnte. Denn lieber als ihre Emanzipation war ihnen das Geld verdienen. Von oben offiziell gedrückt, konnten sie sich nach unten hin realistisch schadlos halten. Das Volk durfte nicht murren zu dieser seiner Ausbeutung durch die Großen, weil welcher das Judentum den Makler machte. Es nahm also die Religion zum Vorwande. Die Kreuziger Christi soll uns ausbeuten, schrie man. Hepp, hepp! Hier spielt Marr an auf die Hepp-Hepp-Krawalle von 1819. Das war eine Welle gewalttätiger Ausschreitungen gegen Juden in Städten des Deutschen Bundes unter anderem. Also Prag, Graz, Wien, Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Krakau, aber auch kleinere Städte in Russisch Polen, die von Handwerkern, Händlern und Studenten ausgingen, die sich teils spontan, teils verabredet zu antijüdischen Demonstrationen versammelten. Jüdische Bürger wurden beschimpft, bedroht, misshandelt, Synagogen, Geschäfte und Wohnungen von Juden angegriffen oder zerstört. Aber auch ihre vermeintliche Vaterlandslosigkeit wurde den Juden von Marr angekreidet. So heißt es bei ihm, ein Vaterland hatte der Jude nicht. Seinem einstigen Vaterland wurde er mit jedem Tag mehr entfremdet und die Erinnerungen an dasselbe waren ihm nur Formeln. Gut gebildet war der Marr natürlich auch und hat auch seinen Lessing gelesen. Aber sogar Lessings Nathan des den Weisen wendet Marr ins Antisemitische. So heißt das dann, konnte Nathan, nicht ein jüdischer Gelehrter, ein antizipierter Baruch Spinoza sein? Musste das widrige Element Geldnegozianten hineinspielen? Ja, hier nimmt Marr das französische Wort Négociant, also Händler, weil es in deutschen Ohren doch wohl abwertender klingt. Und dennoch versetzen wir uns in die Stimmung des Dichters, so waren ihm selbst unbewusst Jude und Geldmensch identisch. Also dem Lessing. Dieser war von jenem nicht zu trennen. Instinktiv fühlte das der Dichter. Nathan machte Kriegsanleihen zum Kampfe gegen die Kreuzfahrer. Er nimmt geschäftlich, finanziell Partei für einen der Ringe. Mit Ring ist natürlich gemeint eines der Ringe der drei Hochreligionen, nicht? In der berühmten Ringparabel von Lessing. Nicht einer der Ringe soll ja echt sein und das soll sich aber bei Lessing zumindest erst erweisen in der Zukunft, nämlich weil dann dieser Ring diese Menschen dann ein gutes Ansehen verschafft und sie von allen anerkannt werden. Nicht dazu ist dann Toleranz vonnöten, dass jeder die Chance hat, sich auch als der Gute zu erweisen. Und damit dann seinen Ring als den richtigen erweisen kann. Es beweist dies nur, dass selbst Lessing, so schreibt Marr, wider Willen die Identität von Jude und Geldmacht darstellte. Die Juden waren für Marr Fremde, die die Nation beherrschten. So heißt das bei ihm, ich gebrauche wiederholt das Wort Fremdherrschaft. Aber ist denn ein Volk, welches alljährlich unter anderem die rituelle alberne Phrase wiederholt, auf Wiedersehen im nächsten Jahr in Jerusalem, etwa kein fremdes Volk? Es affichiert seine fremdländische Firma geradezu, abgesehen von seinen Sitten und beibehaltenen starren Stammeseigentümlichkeiten, die sich innerlich und äußerlich nur in seltensten und ganz vereinzelten Ausnahmefällen in 1800 Jahren noch nicht mit dem Germanentum unterscheidungslos von diesem assimilieren konnte. Die Herrschaft des Semitismus hielt Marr allerdings, er war ja Pessimist, für unausweichlich. Ich weiß, meine Freunde und ich sind in der Journalistik wehrlos gegen das Judentum, heißt es da. Oder dem Semitismus gehört die Weltherrschaft. Einflussreicher als Wilhelm Marr war Otto Glagau, der seine Karriere als Journalist bei der liberalen Berliner Nationalzeitung begann und im Zusammenhang mit dem Gründerkrach 1873 sich vom Liberalismus abwandte, dem er vorwarf, für die Wirtschaftskrise und den moralisch-kulturellen Verfall Deutschlands verantwortlich zu sein. 1874 veröffentlichte er eine Artikelserie zum Börsen- und Gründungsschwindel in der Familienzeitschrift Gartenlaube, in der er die Juden der unlauteren Geschäftspraxis und Börsenspekulation bezichtigte und damit die Wirtschaftskrise verschuldet zu haben. 1876 erschien die Artikelserie in verschärfter Buchform. Aber sein Antisemitismus findet sich bereits in Beschreibungen seiner Aufenthalte in Litauen, vor allem in Äußerungen über Ostjuden. In seiner Zeitschrift Der Kulturkämpfer, die kam 1880 bis 1888 heraus, setzte er die Angriffe gegen das Judentum fort. Der Slogan »Die soziale Frage ist die Judenfrage«, indem er die Juden mit Liberalismus und Kapitalismus gleichsetzte, stammt von Otto Glagau. Im April 1883 leitete Glagau den zweiten internationalen antijüdischen Kongress in Chemnitz, hielt sich aber von weiteren Aktivitäten fern. Im Vorwort finden sich Formulierungen, die die Wirkungsmächtigkeit seiner Schrift beweisen. In der Gartenlaube hatte er jüdische und nichtjüdische Gründer erwähnt, aber nur bei den jüdischen Unternehmern stellte er heraus, dass es Juden seien. So konnte er sich ja mit Differenziertheit notfalls herausreden und seinen Zweck erreichen, den Juden alle Krisenfolgen des Kapitalismus anzuhängen. So heißt es da in dem Vorwort in meiner Ausgabe. Zucht und Sitte. Die schwersten und unnatürlichsten Verbrechen sind in der Tagesordnung. Mord und Raub, Einbruch und Diebstahl machen Stadt und Land unsicher. Betrug und Unterschlagung grassieren wie Seuchen. Der Selbstmord ist epidemisch geworden. Bettler und Vagabunden streifen in Scharen umher. Die Gefängnisse und Strafanstalten sind überfüllt. Die Zahl der Zivil- und Kriminalprozesse, die Konkurse, Subhastationen und Exekutionen ist Legion. Alles das sind die unmittelbaren Folgen des Börsen- und Gründungsschwindels. Und dieser ist wieder in der Hauptsache das Werk der Juden und Semiten. Bei der ungeheuren Mehrzahl der Gründungen sind die eigentlichen Urheber und Macher, Juden, und ihre Helfershelfer rekrutieren sich leider aus allen Schichten der Gesellschaft bis hinauf zum hohen Adel und bis zu den ersten Beamten. Ihre Hauptverbündeten aber, dessen Hilfe in Rat und Tat, deren Einfluss und Macht sie zu gewinnen wussten, waren Volkswirte und Parlamentarier, Literaten und Advokaten. Soweit Otto Glagau. Aber aus auch anderen Kreisen kam Ähnliches. Eine Art wissenschaftlichen Rassenantisemitismus vertrat der vielleicht mittlerweile nur noch durch Friedrich Engels Anti-Düring bekannte Eugen Düring. 1881 erschien seine Kampfschrift »Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage« mit einer weltgeschichtlichen Antwort. Dann beschrieb er die Judenfrage als Ausdruck eines unaufhebbaren Rassengegensatzes, nachdem das Judentum von Natur aus der Feind aller Kulturvölker sei, die sich deswegen gegen diesen wehren müssen, wollen sie nicht untergehen. Die traditionelle Sicht des Judentums als Religion, wie die von August Rohling, hinsichtlich des Talmuds, hielt er für nebensächlich, obwohl Rohlings Werk auf Ähnliches letztlich hinausläuft. Wenn die religiöse Maskerade wegfiele, dann werde der Jude in seiner natürlichen und unveräußerlichen Beschaffenheit offenbar. die das niedere Volk und der gewöhnliche Bürgerstand mit ihren natürlichen Instinkten immer gespürt hätte. Da nützte auch eine Taufe nichts, weil dadurch die Juden nur in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einsickern würden. Die jüdische Religion sei Ausdruck von Rasseeigenschaften und daher der Unterschied zwischen getauften, assimilierten und nicht getauften Juden hinfällig. Der Monotheismus wird als Ausdruck jüdischer Intoleranz gesehen. Der Gott der Juden sei unduldsam wie sein Volk, die seine Knechte seien, weswegen sie ihrerseits die Herren der Welt sein wollen. Die Juden können nur andere Völker bestehlen und ausbeuten, also als Parasit für die Korruption seiner Umgebung sorgen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Die Völker müssen sich gegen die Juden wie Rom gegen Karthago wehren, wie das in der Forderung Catos Ceterum censeo cadigenem esse delendam formuliert wird. Das, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zu zerstören ist, drängt auf Vernichtung der Juden. Eine nationale Lösung der Judenfrage sei nicht möglich und eine internationale, die Vertreibung aller Juden vorerst undurchführbar. Das Problem würde sich eh nur an andere Orte verlagern und wieder auftreten. So gesehen liege die Judenfrage noch vor den Völkern. Er schlug eine völkerrechtliche Internierung der Juden in für sie bestimmte Regionen vor. Ein Judenstaat sei aber wegen ihres Nomadentums undenkbar, weil sie ihre Internierung durchbrechen würden und ihr Gebiet zur Basis einer Weltherrschaft machen würden. Das Endziel antisemitischer Politik müsse die Ausscheidung des Judentums durch den modernen Völkergeist sein und bleiben. Beziehungsweise, wie es später hieß, forderte er die Ausscheidung der Judenrasse aus dem modernen Völkerleben oder die Vernichtung des Judenvolkes. Auf der Seite 118 folgende von die Judenfrage hieß es: Verjudung der Völker und aller Verhältnisse ist die Tatsache, Entjudung die Aufgabe. Mit einem Male lässt sich diese Aufgabe nicht lösen. Sie muss aber in allen Richtungen sofort in Angriff genommen werden. Die drei hauptsächlichen Arbeitsgebiete, in denen vorzugehen ist, sind, wie bereits dargetan, das Politische, das Wirtschaftliche und das Gesellschaftliche. Die Juden bekämpfen die beste Regierung als schlecht, wenn sie sich nicht dazu herbeilässt, der Verjudung der Nation Vorschub zu leisten. Nun, das ist nur nicht mehr so pessimistisch wie bei Wilhelm Marr, aber dafür auch nicht weniger paranoid. Wie Marr lehnte Düring weniger die jüdische Religion ab als die jüdische Nation oder Rasse. Man wird dabei sehen, dass wesentliche Inhalte doch traditionell aufgegriffen werden und die Wirkung der von Düring abgelehnten traditionellen religiösen Kritiken des Judentums, wie die Rohlings, trotz dessen Abwertung nicht unterschätzt werden dürfen. Diese Schrift bildet ja auch in einem gewissen Sinne ein Scharnier zwischen religiösem Judenhass und Rassenantisemitismus. Von 1871 bis 1933 erschienen allein in Deutschland 22 Auflagen. Neben französischen und englischen Übersetzungen wurde die Schrift auch ins Arabische übersetzt. Die erste Auflage 1899 in Kairo von Yusuf Nasrallah übersetzt, erregte anfänglich noch wenig Aufsehen, während die neue Auflage 1968 in Beirut veröffentlicht, erhebliche Aufmerksamkeit erhielt. Wesentlich ging ja der Antisemitismus im 19. Jahrhundert auch in christlichen Kreisen um, wenn nicht ohnehin das Christentum mindestens einen latenten Antisemitismus immer enthielt. Trotz seiner Entstehung aus einer jüdischen Sekte. Aber um das Buch in die Geschichte besser einzuordnen, noch etwas über den Talmud, wie er bei Rowling erscheint und sich und polemisch bedacht wird. Der Talmud bildet zusammen mit der schriftlichen Tora die Grundlage des Judentums. Er beinhaltet die mündliche Lehre, also die mündliche Tora, die Moses gegeben wurde, rabbinische Diskussionen zum jüdischen Religionsgesetz, insgesamt Gedanken zu verschiedensten jüdischen Themen aus mehreren Jahrhunderten. Die Abhandlungen sind im dialogischen, dialektischen Stil verfasst. Thesen werden diskutiert, mit Antithesen konfrontiert, dann verworfen oder weitergeführt. Das allein lädt ja schon fast zum aus dem Zusammenhang reißen und falsch zitieren ein. Die traditionellen Diffamierungen des Talmud beruhen, sei es auf falschen Übersetzungen, sei es darauf, dass die Aussagen aus dem Diskussionszusammenhang gerissen werden, beziehungsweise widerlegtes zu autoritativen Talmud-Zitaten erhoben werden. So auch bei Rohling. Rohling lebte von 1839 bis 1931 und war Professor für alttestamentarische Exegese an den Universitäten Münster und Prag. In Münster publizierte er 1871 die erste Auflage seiner ca. 125-seitigen Kammschrift Der Talmud-Jude, in der er nachzuweisen versuchte, dass, wie es heißt, der Jude von Religions wegen befugt sei, alle Nichtjuden auf jede Weise auszubeuten, sie physisch und moralisch zu vernichten. Zeitgenössische Gutachter hatten allerdings nachgewiesen, dass Rohling gefälschte, verzerrte und aus dem Zusammenhang gerissene Talmud-Zitate verwendete und nicht in der Lage war, den Talmud überhaupt im Original zu lesen. Das musste er aber auch nicht. Die antitalmudische Tradition reicht ins Mittelalter zurück. Im Jahre 1241 wurde in Paris der Talmud als heretisch verurteilt und ganze Wagenladungen von Exemplaren des Talmuds verbrannt. Das gehört also in die Geschichte der Bücherverbrennung, und da wurden nicht nur wie bei den Nazis wenige schlechte Exemplare diverser Werke exemplarisch, sondern nahezu alle Talmud-Exemplare verbrannt. Der Prozess wurde von einem jüdischen Apostaten namens Nikolaus Donin durch Denunziation beim Papst ausgelöst, nachdem jener zunächst Schüler von Rabbi Jechiel bei Josef Ben Josef von Paris von diesem 1225 wegen heretischen Verhaltens bereits aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen worden war. Dies höchstwahrscheinlich, weil er den Ideen des Maimonides anhing, zu einer Zeit, die Höhepunkt des Maimonides-Streites 1232 war, als bereits Bücher von Maimonides verbrannt wurden. Es war vor allem Maimonides' Konzept, insbesondere im Führer der Unschlüssigen, jüdischen Glauben und die Philosophie des Aristoteles in arabischer Überlieferung miteinander zu verbinden, das sei es von den wohlhabenden Kreisen der jüdischen Gesellschaft begeistert aufgenommen, sei es von den Anhängern der Mystik vehement abgelehnt wurde. Ähnlich wie es später auch Spinoza gehen sollte. Daraufhin wandte Donin sich endgültig vom Judentum ab und ließ sich alsbald taufen. Hier sehen wir, wie auch Juden oder ehemalige Juden manchmal dem Antisemitismus beispringen und gerne bis heute aufgegriffen werden. Es gibt ja sowas wie eine jüdische Kronenzeugenmanie, weil man meint, sich durch jüdische Zeugen vom Antisemitismus freizusprechen. Die Anklage Punkte des Pariser Talmud-Prozesses lauteten, der Talmud messe sich eine größere Autorität als der Bibel zu, enthalte Blasphemien gegen Christus und die Jungfrau Maria, predige Hass auf die Christen und stecke voller Irrtümer und Schändlichkeiten. So wurden also ganze Wagenladungen von Talmud-Exemplaren auf den Scheiterhaufen verbrannt. Aber auch der Sachverhalt, dass die wichtigsten lateinischen Talmud-Übersetzungen in dieser Zeit entstanden, allerdings nur auszugsweise und im Hinblick auf die Anklagepunkte, war wichtig. Die verbreiteste Version dieser Übersetzung hatte den Titel Pharetra Fidei contra Judeus, also der Köcher des Glaubens wider die Juden. Darauf basierten dann in den folgenden Jahrhunderten antijüdische Schriften wie die 1700 erschienene erste Auflage des Buches Entdecktes Judentum des Heidelberger Orientalisten Johannes Andreas Eisenmenger, aus welcher August Rohling die Zitate für seinen Talmud Juden weitgehend bezog. Auf die Zitate wird es hier nun erst einmal nicht ankommen, sondern wir wollen ja vor allem noch den Antisemitismus in eine Konstellation von Inhaltsbestimmungen bringen, ihn begrifflich einkreisen, um das ganze Ausmaß und deren Potenzial in der heutigen Situation zu ermitteln. In Europa und im ganzen Westen, wie auch im Nahen Osten, beziehungsweise im muslimischen Einflussbereich. Besonders geeignet ist die Schlussbetrachtung, die Rohling verfasste und was er wichtig hielt und damit auf den Punkt bringt. Auch hier macht der Ton die Musik. Ich zitiere, aus allem, was wir in diesem Buche gesagt haben, ergibt sich mit unumstößlicher Gewissheit. Erstens, dass der Jude durchaus nicht durch Pflichten der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit gegen die Juden gebunden ist. Zweitens, dass der Jude im Gegenteil sogar eine Sünde begeht, wenn er die Gesetze der Nächstenliebe und Gerechtigkeit beobachtet. Wenigstens in solchen Fällen, wo er dem Nichtjuden ungestraft Schaden zufügen kann. Drittens, dass er für den Juden ein Recht und wenn er es kann, eine Pflicht ist, auf alle Weise den Nichtjuden und ganz besonders den Christen zu schaden und sie zu vernichten, sowohl auf heimliche Weise als mit offener Gewalt. Das zu befolgende Prinzip ist dieses: Ihr Leben ist in deinen Händen und umso mehr ihr Eigentum. Dass, wenn der Jude Richter ist, er den Juden in allen seinen Streitigkeiten mit Nichtjuden gewinnen lassen muss, dass, wenn das Gesetz nicht ausreicht, um dieses Ziel zu erreichen, er seine Zuflucht zur Intrige nehmen muss, aber so vorsichtig verfahren muss, dass er niemals entdeckt werden kann, da dies dem Judaismus unbequem werden könnte. Fünftens, dass der Jude den Nichtjuden wie ein Stück Vieh betrachtet, dass folglich der Eid eines Juden bei Streitigkeiten mit einem Nichtjuden ihn zu nichts verpflichtet. Und dass, wenn der Jude gezwungen ist zu schwören, er das Recht hat, in Gedanken seinen Eid durch einen Vorbehalt und durch eine Phrase, welche den Sinn entstellt, ungültig zu machen. Dass er auch hier vorsichtig sein muss, sich nicht auf einen Meineid ertappen zu lassen, welcher letzterer verboten ist, wenn die Gefahr vorliegt, dass er entdeckt werden könnte. Und da kommen dann noch einige Punkte. Bis er dann kommt zum Neuntens, dass der moderne Jude in der Tat häufig von gewissen Observanzen, welche für ihn unbequem und für uns gleichgültig sind, befreit ist. Denn es kann uns gleichgültig sein, ob sie diesen oder jenen Tag feiern oder dieses oder jenes Nahrungsmittel verweigern. Aber dass in allen Hauptpunkten, besonders in denen, welche das Eigentum, die Mittel desselben zu erwerben, das Verhältnis zu den Nichtjuden, der Weltherrschaft betreffen, der Reformjude mit den orthodoxen Talmudjuden, welche letzter übrigens die ungeheure Majorität der jüdischen Nation bilden, Hand in Hand marschiert. Dass der Talmudismus von den Reformjuden niemals als unmoralisch und verbrecherisch verdammt ist, sondern man einfach von demselben als veraltet, wenig praktisch und wenig günstig für die Erfüllung der Verheißungen des Judentums ohnehin spricht und dass folglich der Talmudismus samt all dem, worin er gefährlich und schädlich ist, noch heute ebenso lebendig ist wie jemals zuvor. Ja, schon Aristoteles hat es verurteilt, eine Argumentation als unumstößlich zu bezeichnen, zumal dann ja jede Widerlegung nur noch mit Gewalt verfolgt werden kann. Traditionelle Autoritäten waren da in der Regel bescheidener und wurden deswegen auch mehr geschätzt. Rowlings Talmud-Jude wurde aber in 22 Auflagen gedruckt bis 1933 und wohl kaum verbrannt, sondern gelesen. Zum Schluss möchte ich dann doch nochmal eine Kritik an diesem Buch, nämlich die, beziehungsweise das Begleitschreiben dieser Kritik teilweise verlesen, nämlich von Dr. Kroner, also ein Rabbiner, auch aus Münster. Der hatte eine größere Schrift erstellt, die Antwort heißt: Entstelltes, Unwahres und Erfundenes in den Talmud-Juden. Und er schreibt dann an den Rowling: Herr Professor, im Auftrage nicht nur meines eigenen Herzens und meiner Glaubensgenossen, sondern wie ich überzeugt bin, in dem Sinne vieler hier lebenden Christen, richte ich diese Entgegnung an Sie. Ich muss Ihnen ferner erklären, dass ich selbst nicht an meinem käuflichen Besitz Ihres der Talmud-Jude bin, sondern ihn leihweise von einem angesehenen Katholiken auf dessen Anregung erhalten habe. Ich spreche deshalb zu Ihnen nicht in rein jüdischem Interesse, sondern in dem der Humanität, der Wahrheit und, wenn Sie den Ausdruck lieber wollen, im Namen der Religion. Denn Religion ist mir gleichbedeutend mit Wahrheit. Auch ich muss gleich Ihnen, bevor meine eigentliche Entgegnung beginnt, das Publikum orientieren. Sie haben es auf Ihre Weise getan, ich will es auf die meinige tun. Und zum Schluss kommt er dann drauf: Ja, zu meiner Freude erhielt ich auch christlicherseits verschiedene Zustimmungen mit der Erklärung, dass Ihr Benehmen allgemeines Missbehagen hervorgerufen. Obwohl aber, wie Sie sagen, Zanksucht Ihrem Gemüte fern ist und Judenhass Ihnen ebenso fern liegt als Menschenhass, hielten sie es doch für geboten, verwerfliche Lehren, eine verkehrte Moral an das hellste Licht des Tages zu bringen und erklärten ihr Tun für Menschenliebe. Sie wollten die Christen vor dem Talmudismus schützen und die Arroganz der Juden dämpfen, die in der Tagespresse das Christentum angreifen. Sie wollen aber noch mehr. Sie wollen die ehrenwertesten Israeliten zu bekehren suchen, welche das Gesetz, das Gottes Hand in ihr Innerstes geschrieben, über die verwerflichen Grundsätze ihrer Bücher stellen und teils dem Gewissen nach lebend viele Christen beschämen. Nun, Herr Professor, bitte ich Sie, die Mühen sich zu sparen. Denn wenn jene Israeliten Herzensreligion genug besitzen, um Christen zu beschämen, so bedürfen sie ihrer Bekehrung nicht mehr. Wissen Sie, Herr Professor, dass Sie mit Ihren Bekehrungsversuchen dem Christentum schaden? Sie erklären ja die Naturreligion für kräftig genug, um Christen beschämen zu können. Bedenken Sie doch, was Sie getan haben. Doch Sie haben gewiss das nicht so gemeint und sich nur unpassend ausgedrückt. Auch haben Sie Ihre Absicht ausgeführt, wenn auch nach langer Zeit. Sie haben angeblich Talmudlehren zusammengestellt, Sie haben aber auch Zeitungsberichte zitiert und noch mehrere solcher wissenschaftlichen Quellen benutzt. Sie sind höflich und human genug gewesen, den Juden attestieren zu lassen, dass sie morden, rauben, stehlen, Ehe brechen, Meineide schwören und so weiter. Wahrlich, Ihre Höflichkeit und Humanität ist küssenswert. Seien Sie fest versichert, jetzt kommen die Israeliten scharenweise, um sich bekehren zu lassen. Denn ihr Herz ist so zweifellos human und ihre Arme sind weit geöffnet. Ich wäre vielleicht auch gekommen. Schade nur, dass ich Ihnen, wie Sie sich überzeugen werden, wenn Sie die Güte haben, weiterzulesen, gelinde gesagt einen Laien, respektive Halbwisser in talmudischen Dingen gefunden habe. Sie haben hier meine Entgegnung. Sie ist mein letztes Wort an Sie. Schreiben Sie, was Sie wollen, ich werde Ihnen nicht mehr antworten. Ihrer Liebe werde ich aber als Beweises für die Wahrheit Ihrer Sache eingedenk sein. Münster im Juli 1871. Der Vorschlag, mit Antisemiten nicht zu diskutieren, resultierte aus dem Versuch, mit denen in einen höflichen Dialog einzutreten, der, wie die Reaktion, die da beschrieben wird, zum Scheitern verurteilt ist. So viel haben wir nun schon mal aus der Debatte gelernt. FSK 93, es ist zu hören, die Explosion des Antisemitismus, Teil 5. Heute soll es um den islamischen Antisemitismus gehen, weil dieser für die heutige globale Explosion des Antisemitismus auch vor allem in der Linken eine Rolle spielt. Es wird auch wieder um Geschichte gehen, aber wie auch in den vorherigen Teilen nicht in einer chronologischen Reihenfolge, sondern konstellativ, weil nur ein konstellatives Denken geeignet ist, ein Netz zu erstellen, in dem der Antisemitismus eingefangen werden kann. Der Antisemitismus steht wie auch andere Formen der Judenfeindschaft in einer Vielheit von Konstellationen, die ihn bestimmen. Seit Auschwitz, das zum Symbol der gesamten Vernichtung der europäischen Juden wurde, haben wir ein Extrem des Antisemitismus und der Judenfeindschaft überhaupt, das alle anderen Formen von Antisemitismus und andere Judenfeindschaft in den Schatten stellt. Dies führt allerdings auch dazu, den heutigen Antisemitismus zu verharmlosen. Im Vergleich mit dem deutschen Massenmord an den europäischen Juden sind die meisten Formen des Normalantisemitismus undeutlich und unklar. Das Richterurteil, das glühenden Antisemitismus nur dann als Antisemitismus durchgehen lassen will, wenn der Antisemit sich mit dem Nationalsozialismus identifiziert, dürfte vor der nächsten Instanz nicht bestehen. Auch wenn Tante Else an den Finalsieg glaubt, dass er nicht Antisemit genannt werden dürfe. Wir werden das noch sehen. Hitler unterschied zwischen Antisemitismus des Gefühls und Antisemitismus der Vernunft. Also eine Art Judenfeindschaft ohne Judenhass, eiskalter Antisemitismus, der allerdings tödlichere Folgen hatte als der traditionelle Judenhass. Richterurteile verkünden kein Recht, sondern nur ein Urteil, sagt ein jeder Rechtsanwalt. Das gilt auch für den Europäischen Gerichtshof, der der EU angeordnet hat, nun die Hamas von der Liste der Terroristen zu streichen. Wir wissen nicht, ob die Richter von Adolf oder von Haj Amin al-Husseini geritten wurden, aber wir können uns vergewissern, was das erklärte Programm der Hamas ist, indem wir die Charta jetzt auch auszugsweise zitieren. Artikel 1. Die islamische Widerstandsbewegung entnimmt ihren Richtlinien dem Islam. Auf ihnen gründet sie ihr Denken, ihre Interpretationen und Vorstellungen über die Existenz, das Leben und die Menschheit. Aus ihm leitet sie ihr Verhalten ab, von ihm lässt sie sich bei allem, was sie tut, inspirieren. Artikel 2. Die islamische Widerstandsbewegung ist ein Flügel der Muslimbrüder in Palästina. Die Muslimbruderschaft ist eine weltweite Organisation und die größte islamische Bewegung der Neuzeit. Artikel 6. Die islamische Widerstandsbewegung ist eine eigenständige palästinensische Bewegung, die dafür kämpft, dass das Banner Allahs über jeden Zentimeter von Palästina aufgepflanzt wird. Artikel 7. Weil Muslime, die die Sache der Hamas verfolgen und für ihren Sieg kämpfen, überall auf der Erde verbreitet sind, ist die islamistische Widerstandsbewegung eine universelle Bewegung. Hamas ist eines der Glieder in der Kette des Dschihad, die sich der zionistischen Invasion entgegenstellt. Dieser Dschihad verbindet sich mit dem Impuls des Märtyrers Izz ad-Din al-Qassam und seinen Brüdern in der Muslimbrüderschaft, die den Heiligen Krieg von 1936 führten. Er ist darüber hinaus mit dem Dschihad der Muslimbrüder während des Kriegs von 1948 verbunden, wie auch mit den Dschihad-Operationen der Muslimbrüder von 1968 und danach. Der Prophet, Andacht und Frieden Allahs sei mit ihm, erklärte: Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen: O Muslim, das ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Wir halten fest: Die Muslimbrüderschaft Hamas möchte alle Juden ermorden und beruft sich dabei auf den Koran, wenn sie in der Charta sagen: Die islamische Widerstandsbewegung entnimmt ihren Recht, auf ihnen gründet sie ihr Denken, ihre Interpretation und Vorstellungen über die Existenz, das Leben und die Menschheit. Aus ihm leitet sie ihr Verhalten ab, von ihm lässt sie sich bei allem, was sie tut, inspirieren. Heute wird allerdings erklärt, dies habe alles nichts mit dem Islam zu tun, sondern das sei Islamismus, islamischer Fundamentalismus, Dschihadismus und was auch immer man an Vokabeln dafür gebraucht. Milliarden von Muslimen seien friedlich und würden keine Juden ermorden wollen und lehnen das ab, was die Hamas will. Immerhin sind sie da also aufrechter als der Europäische Gerichtshof. Und man hört hin und wieder auch Witze von Muslimen, wie den über die Familie, die im Nahen Osten von einer Gruppe von Islamisten angehalten wird und aufgefordert wird, aus dem Koran zu zitieren. Der Vater sagt dem mit entsicherten Maschinengewehr dastehenden Dschihadisten einige Sätze und sie können weiterfahren. Die Mutter sagt: Aber das war doch gar nicht aus dem Koran, sondern aus der Bibel. Ja, aber das wissen die doch nicht. Oder meinst du, die hätten den Koran gelesen? Dann hat Islamismus mit dem Islam also so wenig zu tun wie Alkohol mit dem Alkoholismus. Fundamentalismus wird heute mittlerweile inflationär gebraucht, weil damit ganz simpel alle Haltungen bezeichnet werden, die irgendwie radikal, extrem oder absolut sind. Aber auch in der Wissenschaft ist der Terminus gängig. Der kürzlich verstorbene Forscher Martin Riesebrot sieht Fundamentalismus als ein in Heils- und Erlösungsreligionen vorkommendes Phänomen, das immer dann entsteht, wenn eine überlieferte, religiös verbürgte Ordnung bedroht wird, wobei dies nicht lediglich durch gehässige Abwertungen der Religion geschehen muss, sondern allein dadurch schon gegeben ist, dass durch den Prozess der Zivilisation der Rationalisierung und funktionalen Differenzierung religiöser Weltbilder in Frage gestellt werden, die darin fundierte Moral relativiert wird. Der Fundamentalismus stellt so eine Reinterpretation der religiösen Tradition dar, die Riesebrot zufolge diese auf eine weltablehnende Haltung fixiert. Der Einwand, Weltablehnung sei, wie Max Weber ja auch darlegt, in dessen Tradition Riesebrot steht, typisches Merkmal aller Erlösungsreligionen, sodass dann Fundamentalismus somit ein anderes Wort für jede religiöse Grundeinstellung wäre, da ist teilweise triftig, teilweise zu relativieren. So hat Weber die Weltablehnung auch nicht allgemein den Erlösungsreligionen zugeordnet, sondern von Spannung gegen die Welt gesprochen. Genauer hat daher Smoot Noah Eisenstadt den Fundamentalismus als eine moderne, jakobinische, gegenmoderne Utopie und als Heterodoxie und als totalistische Rekonstruktion der Tradition aufgefasst. Ich zitiere aus Antinomien der Moderne. Die Beziehung zwischen fundamentalistischen Bewegungen und der modernen Welt, der Moderne schlechthin, sind vor allem hinsichtlich ihrer ideologischen Züge, der Konstruktionsform ihrer Ideologien bemerkenswert. Hier stehen wir jedoch einer weiteren paradoxen Situation gegenüber. Ideologisch waren diese Bewegungen extrem antimodern. Doch zugleich eigneten sie sich einige der wesentlichen Dimensionen der Moderne an. Die Grundideologie des Fundamentalismus ist antimodern, stellt eine Negation der Grundsätze der Moderne als Kultur dar, jedoch nicht notwendigerweise ihre technologischen und organisatorischen Aspekte. Diese Bewegungen waren in der Tat am stärksten gegen einige Grundprämissen der Aufklärung gerichtet, besonders gegen den Wandel der Stellung Gottes in der Konstruktion des Verhältnisses von Kosmos und Mensch und gegen den Wandel im Glauben an Gott. Doch zur selben Zeit zeigten die meisten fundamentalistischen Ideologien in ihren gemeinsamen Orientierungen einige sehr spezifisch moderne Eigenschaften. Hier war die Aneignung der Formen, speziell der jakobinischen, totalistischen Komponenten der politischen Programme der Moderne am wichtigsten, Seite an Seite mit einer antimodernen Ideologie. Dies hat der religiöse Fundamentalismus mit den politischen Fundamentalismen wie Faschismus, Nationalsozialismus und Staatskommunismus durchaus gemein. Daher konnte in diesem Jahr 2014 in dem erschienenen Buch von Hamid Abdel Samad, der islamische Faschismus, der Autor auch den Islamismus als islamischen Faschismus analysieren und auch im Islam einen Eckpfeiler des Urfaschismus entdecken. Dabei orientiert er sich an Umberto Eco, der 14 Merkmale des Urfaschismus bestimmte. Insbesondere der Kult der Überlieferung spielt hierbei eine Rolle. Abdel Samad betont allerdings im Faschismus allgemein deren antimodernen Züge, so dass die Ambivalenz, wie sie Neustadt, aber auch Christoph Türke und Stefan Breuer in ihren Fundamentalismusstudien sehen, unterbelichtet sind. Abdel Samad schreibt, für Eco ist die Ablehnung der Moderne und Aufklärung ein weiteres Merkmal des Urfaschismus, das verbunden ist mit einem Hang zum Irrationalismus. Ablehnung von Kritik, Angst vor dem Fremden, Sexismus und Machismus sind weitere Kernpunkte. Der Faschismus lebt von der Obsession, die anderen hätten sich gegen einen verschworen. Zu diesem Verfolgungswahn gesellt sich ein permanentes Gefühl der Demütigung, des zu kurz gekommen Seins und ein daraus erwachsener Rachedurst. Hier wird der Kampf zum Selbstzweck. Denn es ist kein Kampf um das Überleben, sondern ein Leben für den Kampf. Eine Vorstellung, die sich 1:1 im islamischen Dschihad-Prinzip findet. Der Dschihad wird im Islam nicht nur als Mittel der Selbstverteidigung, sondern als Dienst an Gott verstanden, der bis ans Ende aller Tage geleistet werden muss. Eine weitere Parallele von Islamismus und Faschismus sieht er darin, dass es Krankheiten verspäteter Nationen sind. Da greift eine These von Helmut Plessner auf. Das mag auch für den Pan-Arabismus gelten, aber auch für den Oma-Narzissmus. Ich knüpfe hier durchaus an den Thesen von Hamid Abdel Samad an, betone aber mehr die Ambivalenz und Modernität des Fundamentalismus, insbesondere des Islamismus. Des Weiteren lehne ich sowohl die These ab, der Islam hätte mit dem Islamismus nichts zu tun, als auch der Islamismus sei der Islam. Denn die Frage, warum die Mehrheit von Muslimen den gleichen heiligen Text mehr oder weniger lesen, aber eben nicht dasselbe wie Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat machen, aber dennoch dies nicht als unislamisch abweisen, wie man es eigentlich erwartete. Allerdings hat es auch schon muslimische Stimmen gegeben, die genau das fordern. Manche wollen sogar eine Demokratie auf Basis des Korans. Am Schluss seines letzten Buches beschreibt Hamid Abdel Samad eine solche Reaktionsweise mit einem Witz. Es kaufe jemand einen tollen Mercedes, baut den Motor aus und spannt zwei Esel davor. Schneller voran kommt man da nicht zu einer Demokratie. Das ist eben doch etwas naiv und es wird keine Demokratie geben, wenn nicht die politische Seite des Islams nicht nur korrigiert wird, sondern beseitigt wird. Denn sie entstand in einem ganz anderen historischen Kontext. Und der Islamismus neigt ja zur Entkontextualisierung. Die Rekontextualisierung ist so heute auch etwas, was liberale Muslime wollen. Und im Übrigen bestätigt meine Erfahrung mit Muslimen, dass Adornos Diktum, dass die Menschen besser seien als ihre Kultur, auch für den Islam gilt. Auch Abdel Samad findet ja trotz seiner These vom islamischen Faschismus die liberalen Muslime und die ganz normalen muslimischen Bürger sympathisch. Nur dass sie von Anhänger fundamentalistischen Islams sich dann doch meistens Nas führen lassen, ist das größere Problem als dessen Existenz. Matthias Künzel, einer der sehr guten Kenner des Islams, findet die Idee, zusammen mit den Muslimen gegen den Islamismus zu kämpfen, richtig. Das setzt allerdings, wie Hamid Abdel Samad meint, voraus, dass die Islamisten verheerende moralische und militärische Niederlagen erleben, denn bislang besteht für sie noch kein Grund, ihr Tun überhaupt in Frage zu stellen. Hamid Abdel Samad interpretiert den Islamismus wie andere faschistische Bewegungen als archaisch, nicht als modern, wie Eisenstadt, der darin jakobinische Züge sieht. Aber in der Aufklärung wurden Köpfe abgeschnitten, allerdings mit dem Mercedes unter den Messern, der Guillotine. Was das Verhältnis der Juden und der Herrschaft des Halbmondes angeht, unterscheidet sich die Forschung durch ihre spezifische Selektivität, so dass es tatsächlich zu gegensätzlichen Thesen gekommen ist, die von einem islamisch-jüdischen interreligiösen Utopia sprechen oder völlig gegensätzlich von einer islamischen Judenverfolgung. So hat Claude Cain im Vergleich mit dem mittelalterlichen Christentum die These vertreten, ich zitiere, es gibt im mittelalterlichen Islam nichts, was man korrekt als Antisemitismus bezeichnen könnte. Die Objektivität verlangt, einen Vergleich zwischen christlicher und muslimischer Intoleranz anzustellen, die zum Teil Ähnlichkeiten aufweisen, zum Teil aber auch voneinander abweichen. Der Islam hat, trotz vieler chaotischer Veränderungen, gegenüber den Juden, die in muslimischen Ländern blieben, mehr Toleranz bewiesen als Europa. Es hat allerdings, was der Autor auch anerkennt, im 12. Jahrhundert schwere Verfolgung gegeben, wie sie sich in der Verurteilung des Islams im Brief in den Jemen von Moses Maimonides, einer der bedeutendsten jüdischen Philosophen des Mittelalters, niederschlug. Bernard Lewis beschreibt die islamische Judenfeindschaft als eine, die nicht theologischer Natur sei, sondern als übliche Haltung der Mehrheit gegenüber einer Minderheit, ohne die theologischen und psychologischen Dimensionen des europäischen Mittelalters. Auch wenn dies, wie in der vorigen Sendung schon dargelegt wurde, wenn dies nicht so ohne weiteres stimmt, lassen wir es erst einmal beiseite, um doch Elemente im Koran zu zeigen, dessen Rezeption und Umdeutung ihn für Antisemitismus und Terrorismus anschlussfähig machen. Es ist einmal der Ursprünglichkeitsanspruch, die Forderung der Tötung der Ungläubigen, die These, dass der Koran unmittelbar von Gott stamme und die Verachtung gegenüber dem Leben. Der Ursprünglichkeitsanspruch besteht darin, dass, obwohl der Islam erst seit dem 7. Jahrhundert existiert, behauptet wird, der Koran, also das Noah, der es circa 5 Jahrtausende lebte, ein Muslim gewesen sei. Also es behauptet wird, dass im Koran das Noah, der es circa 5 Jahrtausende lebte, ein Muslim gewesen sei. Der Vater Abraham soll dem Koran zufolge Muslim gewesen sein und die Nutzung der Kaaba in Mekka für den Islam in Gang gesetzt haben. Der Koran erhebt demnach den Islam über das Juden- und Christentum. Zur Tötung der Ungläubigen fordert die Sure 47,4 auf: Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Der Kontext ist allerdings eine Kriegssituation, aber wir wissen ja, dass der Islamismus entkontextualisiert oder zur Tarnung durchaus den Kontext anführt, um nicht in den Verdacht zu kommen, das tun zu wollen, was er will. Da der Koran als heilige Schrift als wahr gelten will, sogar beansprucht, dass jedes seiner Worte unmittelbar von Gott stamme und Mohammed durch den Engel Gabriel eingeflüstert wurde, ist es möglich, dass der Koran bei Gläubigen als absolute Wahrheit und Maßstab jedweden Tuns gilt. Herunter mit dem Haupt, oder Sklaven sind euch nicht verwehrt, als direkt von Gott gesandte Weisungen zu betrachten, macht es nicht so schwer, die von Hamas, Boko Haram oder ISIS begangenen Gräueltaten religiös zu rechtfertigen. Wenn islamische Theologen dies zwar bestreiten, aber dies nicht als unislamisch verurteilen, ist das jedenfalls etwas wenig, um dem Fundamentalismus zurechtzuweisen. Die Verachtung für das Leben und die Liebe zum Tod, wie sie in der Sure 4,93 formuliert ist, wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als diesseits. Wir kennen ähnliche Verse 29,64, 17,19. Sie sind ebenso schwerwiegend wie Suren, in denen von Jungfrauen mit schwelenden Brüsten, keusch blickenden Mädchen und großäugigen Huris geschwärmt wird, die im Paradies auf die Märtyrer warten. Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbrüderschaft in Ägypten, hat diese Dinge betont und die Hitlerei gelobt und erhielt 1946 eine Laudatio auf Haj Amin al-Husseini, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsverbrecher und Kollaborateur des Naziregimes international gesucht wurde. Er fand Exil bei Ägyptens Muslimbrüdern. Amin al-Husseini hatte ja bekanntlich gute Kontakte zu Himmler und Hitler und stellte muslimische SS-Divisionen auf. Aber al-Banna lobte diesen Herrn auch schon nach der Niederlage Deutschlands. Der Mufti ist so viel wert wie eine ganze Nation. Der Mufti ist Palästina und Palästina ist der Mufti. O Amin, was bist du doch für ein großer, unbeugsamer, großartiger Mann. Hitlers und Mussolinis Niederlage hat dich nicht geschreckt. Was für ein Held, was für ein Wunder von Mann. Wir wollen wissen, was die arabische Jugend, Kabinettsminister, reiche Leute und die Fürsten von Palästina, Syrien, Irak, Tunesien, Marokko und Tripolis tun werden, um dieses Helden würdig zu sein. Ja, diese Helden, der mit Hilfe Hitlers und Deutschlands ein Empire herausforderte und gegen den Zionismus kämpfte. Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin al-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Das wirkt bis heute weiter und die Saat Hitlers, die von den Muslimbruderschaften importiert wurden, kommt heute wieder als Export des Orients im Abendlande an. Wir haben die Demonstrationen im Jahre 2014 ja gesehen. Oder zumindest davon gehört. Allerdings, wie bereits in einer vorherigen Sendung gesagt, beginnen bereits im 19. Jahrhundert die Exporte des europäischen Antisemitismus in den islamischen Raum. Eisenmengers entdecktes Judentum wirkt über arabische Übersetzungen von August Rohlings Der Talmud-Jude weiter. Hitlers Mein Kampf wurde zuerst teilweise, dann vollständig übersetzt. Aber der Antisemitismus ist nicht nur ein Exportprodukt Europa bzw. Nazi-Deutschlands. In der Januarsendung wird dies noch anhand der Protokolle der Weisen von Zion vertieft, die bis heute Bestseller sind und auf der Frankfurter Buchmesse an arabischen Ständen auftauchten. Vieles stammt auch aus der Tradition der Demütigung der sogenannten Thimmis, der nicht-muslimischen Schutzbefohlenen. Juden wurden teilweise besser, teilweise schlechter behandelt als Christen, die ja wegen der Kreuzfahrer als die größere Gefahr galten. Beispiele gibt es aus der muslimischen Tradition des Thimmitums so einige. Der Qadi Ahmad zwang die Thimmis an der Schulter ein weißes Stück Stoff zu tragen, auf dem ein Affe für die Juden und ein Schwein für die Christen zu sehen war, und an ihrem Haustier, an ihrer Haustür ein Brett mit der Abbildung eines Affen anzubringen. Das war so im 9. Jahrhundert ein Muslim, und jetzt im 11. Jahrhundert, ein Muslim darf einen Juden nicht massieren, auch nicht einen Christen. Er darf nicht ihren Abfall beseitigen und nicht ihre Latrine reinigen. Ist es angemessener, dass Juden und Christen dieses Gewerbe ausüben? Denn es ist das Gewerbe der am meisten Verachteten. Ein Muslim darf nicht der Reitknecht eines Juden oder Christen sein, ihm nicht als Treiber dienen und ihm nicht den Steigbügel halten. Wenn man dies erfährt, wird derjenige, der es tut, getadelt. Ein Muslim darf nicht für den Juden schlachten. Den Juden wird befohlen, eigene Metzgereien einzurichten. Der Mantel eines Kranken, eines Juden und eines Christen darf nicht verkauft werden, es sei denn, man teilt dies dem Käufer mit. Dies gilt auch für den Mantel eines sittenlosen Mannes. Für solche und ähnliche Dinge gibt es unzählige Quellen und Beispiele. Es gibt auch Beschreibungen von jüdischen Chronisten, wie Elisa Kapsali, Josef Harkoins oder Josef Sambaris, die ein idealisiertes Bild von den Osmanen zeichneten, das sehr im Kontrast zum christlichen Bild des grausamen Türken stand. Diese Chronisten dienten einer beschönigenden Interpretation der Migration sephardischer Juden ins Osmanische Reich, wie sie selbst noch in Grez jüdischer Geschichte einging. Wir haben ja die Geschichte der Reconquista und der Maran-Verfolgung bereits dargelegt. Ein paar kurze Bemerkungen werde ich noch machen. Martin Jakobs islamische Geschichte in jüdischen Chroniken korrigiert das idealisierte Bild, ohne es einfach umzudrehen. Ich zitiere Martin Jakobs: 3 Monate nach der Eroberung des muslimischen Reststaats Granada und der Vollendung der Reconquista unterzeichnet Ferdinand II. Von Aragonien und Isabella I. von Kastilien am 31. März 1492 das Edikt zur Ausweisung aller Juden aus ihren Reichen. Abgesehen von denjenigen, welche die Alternative der Konversion vorzugen, wandert wahrscheinlich die Mehrheit der kastilischen und aragonischen Juden zunächst nach Portugal aus. Im Hinblick auf dynastische Verbindungen zwischen Portugal und Spanien erging jedoch am 5. Dezember 1496 in Portugal ein dem spanischen Edikt weitgehend entsprechender Erlass. Das hatten wir vor einiger Zeit schon dargestellt. Hier hätte eine konsequente Vertreibung sämtlicher Juden, die sich aus Einheimischen und Flüchtlingen aus Spanien zusammensetzen, einen hohen demografischen Verlust bedeutet, da das Land nur eine Gesamtbevölkerung von etwa 1 Million aufwies. Da wurden die meisten Juden zur Konversion gezwungen, wonach es ihnen zunächst verboten war, Portugal zu verlassen. Eine umfangreiche Auswanderung der Conversos setzte erst mit der Einführung der Inquisition in Portugal im Jahre 1536 ein. Also diesen Sachverhalt hatten wir ausführlich bereits dargelegt, und damit beginnt auch die Geschichte im Osmanischen Reich. Martin Jakobs: Aus Steuerregistern lässt sich ableiten, dass zwischen 1520 und 1530, das heißt etwa eine Generation nach dem spanischen Ausweisungsdekret, mit Abstand die meisten Juden innerhalb des Osmanischen Reiches in Saloniki und Konstantinopel, also das jetzige Istanbul, lebten. Diese Konzentration war das Ergebnis einer gesteuerten Siedlungspolitik. Durch sie sollten die von den Osmanen eingenommenen ehemaligen christlichen Metropolen, die unter der Eroberung stark gelitten haben, wiederbelebt werden. Juden besaßen für die Entwicklung der Wirtschaft wichtige Fähigkeiten in Handwerk und Handel. Außerdem hatten sie den Vorzug, eine politisch neutrale Minderheit darzustellen, denn sie standen nicht wie die christlichen Griechen und Slawen in Verdacht, mit den europäischen Mächten zu sympathisieren. Die gezielte, Sögyn genannte Ansiedlungspolitik der Osmanen dürfte von den Betroffenen jedoch nicht immer begrüßt worden sein. Nach der Einnahme Konstantinopels wurde zum Beispiel von Mehmed II. Große Anstrengungen zum Wiederaufbau der Stadt unternommen und dazu ganze romaniotische, griechischsprachige Gemeinden vom Balkan, Römüli, und aus Westanatolien deportiert und in der neuen Hauptstadt angesiedelt. Die gewaltsame Durchsetzung dieser Maßnahmen passt sicherlich nicht in die bis heute verbreitete Vorstellung von der außergewöhnlichen Zuvorkommenheit gegenüber den Juden. Die Deportierten hatten einen besonderen rechtlichen Status und waren in nach ihren Herkunftsorten bezeichneten Kongregationen, also Jemaat, organisiert. Für eine bestimmte Zeit blieben sie zwar von gewissen Abgaben befreit, durften aber nicht ohne offizielle Erlaubnis die Stadt verlassen. Häufig waren sie gezwungen, spezifische, für die osmanische Wirtschaft relevante Berufe auszuüben. Nicht alle jüdischen Gemeinden innerhalb des Osmanischen Reiches waren allerdings von Sepharden dominiert. In Konstantinopel, wo die Juden etwa ein Zehntel der Gesamtbevölkerung ausmachten und die drittgrößte Gruppe nach Türken und Griechen bildete, bestand noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts gut die Hälfte aus Romanioten. Also 1152 von 2195 Haushalten. Die nach 1453 dorthin deportierten griechischsprachigen Juden hatten die Mehrheit bewahrt, obwohl noch unter Süleyman I. andere jüdische Gemeinden nach Konstantinopel transferiert wurden und freiwillige Migranten, sogenannte Kendi, Gelen, hinzukamen. Als die Stadt zu prosperieren begann, Sepharden bildeten hier nur ein Viertel der jüdischen Bevölkerung, neben denen sich auch Aschkenazen, italienische und ungarische Juden sowie Karäer nachweisen lassen. So viel sei nachgetragen, also zur Geschichte der sephardischen Juden und den Juden im Osmanischen Reich. Sie sind also nicht unbedingt freiwillig und ohne Zwang angesiedelt worden. So zuvorkommend behandelt wurden sie nicht, wie einige Chronisten, die viel zitiert wurden, behaupteten. Die von Kapsali behauptete Bevorzugung der Juden wegen besonderer Kenntnis in der Waffenproduktion war von geringerer Bedeutung. Ein und dieselben Herrscher wurden ja auch einerseits als weise und gerecht, auf der anderen Seite als grausam bezeichnet. Es gab also einige pro-islamische Juden, jedenfalls auf dem Papier, denn es zielt darauf ab, die Emanzipation der Juden in Europa damit zu befruchten, dass man den europäischen Herrschern zeigte, dass die Juden für die Entwicklung der islamischen Welt einen großen Beitrag geleistet haben, den man auch in Europa haben könnte. So findet Martin Jakobs eine Erklärung für die euphemisierende Betrachtung der Juden unter islamischer Herrschaft. Die insgesamt aber dann tatsächlich doch milder war, als was unter europäischem Antisemitismus der Fall war. Im Islam gibt es grob vier unterschiedliche Rechtsschulen. Nicht, um auf den Islam nochmal zurückzukommen. Von dessen Charakter hing auch das Schicksal der Juden ab. Die makkalitische, schiitische und hanfitische Rechtsschule gilt als moderat und die spätere hanbalitische gilt als die konservativste. Sie wurde ja auch nach der Spaltung in Schiiten und Sunniten gegründet, in Bagdad übrigens, in einer Zeit, in der durchaus Freizügigkeit, Wein, Weib und Gesang herrschte. Poesiewettbewerbe, bei denen auch Juden und Christen teilnahmen, konnten dort stattfinden, in denen auch die Religion sich gegenseitig kritisieren konnte. Über Mohammed-Karikaturen und solche Dinge hat sich da damals niemand aufgeregt. Die Mutazila-Schule las die Texte des Korans im Kontext des 7. Jahrhunderts, also kontextualisierte, und stellte sogar die Ewigkeit der Offenbarung des Korans in Frage, interpretierte ihn als zeitbezogenes Werk, an dem dann auch Menschen beteiligt waren. Also nicht eine unmittelbare Einflüsterung Gottes war, sondern schon eine Hermeneutik in sich hatte. Das Leben im 9. Jahrhundert hatte ja auch mit dem im 7. wenig zu tun, sodass eine 1:1 Übertragung wohl kaum sinnvoll gewesen wäre. Die damaligen Denker kamen auch mit der griechischen Philosophie in Kontakt. Es war ein goldenes Zeitalter der Toleranz und Freiheit, die Ahmad ibn Hanbal gar nicht behagte. Und genau diese ultraextreme Rechtsschule der Hanbaliten ist es ja, die auch heute von den Islamisten präferiert wird. In den moderaten Schulen konnte man dann schon zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen wählen und hatte eine gewisse Freiheit. Das sollte nun aufhören und so mancher wurde dann auch seines Kopfes verlustig. Diese Schule nahm vor allem in Krisenzeiten zu, so auch in der Zeit der Kreuzzüge. Man träumte im 12. Jahrhundert von der Einheit aller Muslime und einem Sieg über Europa. Nach dem Überfall der Mongolen im 13. Jahrhundert wurde von Ibn Taymiyyah die Schule der Hanbaliten wiederbelebt. Taymiyyah wollte die Scharia uneingeschränkt einführen, verfolgte die islamische Mystik der Sufis und verurteilte die schiitische Lehre und die syrischen Alawiten und vor allem auch die Philosophen, da man nicht über Logik zur Erkenntnis gelange. Wie er meinte, die Lehre von Ibn Abd al-Wahhab, wie sie in Saudi-Arabien vorherrscht, ist mehr oder weniger eine Kopie der Lehrer von Hanbal und Taymiyyah, die mit der innerislamischen Kritik etwa der Muzaliten Schluss machte. Wenn ich die arabischen Namen nicht so richtig ausspreche, dann entschuldige ich mich schon mal dafür. Ich habe da nur Grundkenntnisse. Was wir heute an Islamismus kennen, begann mit dem zuerst als Literaturkritiker auftretenden Sayyid Qutb. Der wird im Qutb buchstabiert und lebte von 1906 bis 1966. Anfänglich liberaler eingestellt, geriet er während eines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten, wo er den Auftrag hatte, das Bildungssystem zu studieren, in eine Identitätskrise. Rassismus, Promiskuität und kapitalistisches Wirtschaften entsetzten ihn. Er fand in dem indischen Gelehrten Bulala Madudi seinen Guru. Jener hatte 1924 den Zusammenbruch der Kalifatsbewegung miterlebt und erschüttert und rief alle Muslime zur Rückkehr zu den Wurzeln des Islams auf. Nun wissen wir, dass diese eng verbunden waren mit Raumvorstellungen, die auf Eroberungen abzielen. Dschihad war für ihn nicht ein sich Mühe geben in der Unterwerfung unter Allah und die Befolgung von Moral und dergleichen, sondern ein Mittel zur bloßen Selbstverteidigung gegen die Bedrohung des Islams, sondern Dschihad galt ihm als Mittel, um alles in der Welt zu bekämpfen, was gegen die islamische Gesellschaftsordnung und deren Gesetzgebung verstieß. Alle Bereiche des Lebens sollten nun wieder das Leben durchdringen. Berichte darüber, dass selbst die Benutzung einer Toilette und das Waschen reglementiert werden, wird jeder schon mal mitbekommen haben. Der folgende Aufruf Maududis wird zum Ideal von Qutb. Wenn ihr an die Richtigkeit des Islams glaubt, bleibt auch nichts anderes übrig, als eure ganze Kraft einzusetzen, um sie auf Erden vorherrschen zu lassen. Entweder schafft ihr dies oder ihr opfert euer Leben in diesem Kampf. Das nächste Mal werden wir sehen, warum so etwas die Rezeption der Protokolle der Weisen von Zion befördert, die ja auch projektiven Charakter haben. Unterstellen diese doch den Juden das, was sie selber planen oder wünschen. Matthias Künzel hat kürzlich in einem Artikel Islam, Totalitarismus und Kritik im Perlentaucher ist das erschienen, diese Sachverhalte auf die heutige Diskussion des Antisemitismus bezogen, insbesondere auf die Mordsgesellen der ISIS, die von vielen Muslimen ja abgelehnt werden, aber mit sehr halbherziger Vehemenz, weil sie davon anscheinend sehr beeindruckt sind. Angeblich sei es lediglich ein Missbrauch des Islams, aber so ganz kann das leider nicht stimmen, gerade weil es ja, wie muslimische Apologeten gern sagen, nicht den Islam gibt, sondern sehr viele Richtungen, von denen keine die alleinige Macht hat. Künzel fasst seine Überlegungen zusammen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass ISIS den Islam nicht missbraucht, sondern auf bestimmte Art und Weise interpretiert. Man macht sich etwas vor, wenn man vom sogenannten islamischen Staat spricht oder wenn man so tut, als würden Muslime, die bestimmte Passagen des Korans wörtlich nehmen, ihn verleugnen. Es gibt keine Instanz, die darüber entscheidet, ob die Anordnung herunter mit dem Haupt wörtlich oder historisch oder metaphorisch zu verstehen ist. Daraus aber folgt, dass es nicht reicht, die von ISIS gewählte Interpretation des Koran zu kritisieren. Um den neuen Totalitarismus zu bekämpfen, muss der Koran in seiner Gänze neu gedeutet und die von den Terroristen gewählte Lesart ausgeschlossen und in den Moscheen geächtet werden. So warnt der türkische Islamwissenschaftler Adnan Aslan in der Zeit vom 17. Dezember davor, sich mit der Möglichkeit verschiedener koranischer Auslegungen zufrieden zu geben. Wenn meine liberale Auslegung richtig ist, dann kann auch die von Abu Bakr al-Baghdadi, dem Kalifen des IS, richtig sein. Wir muslimischen Theologen müssen endlich den Mut haben, zu sagen, dass bestimmte Interpretationen des Islam falsch sind, inakzeptabel. Das tun wir aber nicht. Das tun sie in der Tat nicht. Das vermeidet selbst die Al-Azhar-Universität in Kairo, einer der anerkanntesten Lehrstätten in der Welt. Sie veranstaltete Anfang Dezember eine International Counterterrorism Conference, die die ISIS-Ideologie zwar kritisierte. Vor einer Verurteilung des Islamischen Staates als unislamisch schreckte sie jedoch zurück. Als offizielle Einrichtung hat Al-Azhar noch nie in ihrer gesamten Geschichte irgendjemand oder irgendeine Organisation für unislamisch erklärt. Mit diesen Worten suchte der Pressesprecher von Al-Azhar das Versäumnis zu entschuldigen. Was daraus praktisch folgt, darüber lässt Künzel uns auch nicht im Unklaren. Zwar gibt es im Islam keine dem Katholizismus vergleichbare Struktur. Gleichwohl hat der weltweite Vormarsch und Terror der Islamisten einen vergleichbaren Prozess längst überfällig gemacht. Man wird ihn ohne ein Höchstmaß an politischem und gesellschaftlichem Druck nicht anstoßen können. Diesen Druck zu erzeugen, ist eine strategische Aufgabe, auch für die nicht-muslimische Welt. Militärische Gewalt ist gegen ISIS vonnöten. Sie allein wird ISIS aber nicht besiegen. Anstatt Islamkritik zu behindern, kommt es heute mehr denn je darauf an, sich an der Seite aufgeklärter Muslime zu entfalten, auch in Deutschland und Pegida zum Trotz. Islamkritik hat nichts mit Rassismus oder Islamophobie zu tun, wie die islamischen Dogmatiker, die gern jede Kritik am Islam unterbinden wollen, so wie sie in der eben kurz angedeuteten Tradition ja auch schon die Tradition der Mutazilen unterbinden wollten. Sie tun so, als ob es im Islam nicht auch, und das in den besten goldenen Zeiten, Islamkritik gegeben habe, ohne dass man die Kritiker gleich an Kopf kürzer gemacht hat. Warum richtet sich der Kampf der Moderne gegen die Moderne, sich vor allem gegen die Juden? Sie waren immer ein Volk der Schrift und hatten eine Erinnerungskultur, die wirklich alles, ob für sie positiv oder negativ, erinnerte. Sie war wegen der Preisgabe des Opfers, wegen des Opferverbots, schon früh verfolgt worden. Auch die Berufung auf todessehnsüchtige Suren durch die Islamisten der frühen Stunde, etwa des erwähnten Hassan al-Banna, mag natürlich nicht an dieses Opferverbot, das ja dem Islam gar nicht so fern steht, weil dieses in der Abrahamsgeschichte fixiert ist, erinnert werden. Diese wird zwar anders interpretiert, so als ob schon vor 5000 Jahren der Islam existierte, obwohl Mohammed ja erst später lebte, aber dennoch wird ja die Tora und die Bibel auch von Muslimen geschätzt. Gemeinsam mit den europäischen Antisemiten haben sie allerdings auch das Ressentiment gegen den modernen Kapitalismus, der auf die Juden projiziert wird. Das liegt daran, dass mit der Entstehung des modernen Kapitalismus, der alles Traditionelle verflüssigte, die Juden vergleichbare Chancen im ökonomischen Betrieb haben konnten, gerade auch in Berufen, in die sie traditionell eingesperrt wurden, weil ihnen andere Berufe versperrt wurden. Hierbei gab es allerdings auch meist reichere christliche Konkurrenten, wie die Fugger, die im Bankenwesen arbeiteten. Dennoch wird bis heute das Ressentiment geschürt, die Juden würden überall heimlich im Unsichtbaren wirken. Wenn nicht zufälligerweise mal ein Jude eine zentrale Stelle in einer Bank hat und man ihn vorweisen kann. Verbindungen des Islamismus zur Linken, um nochmal auf Said Qutb zurückzukommen, gab es auch. Als er in den USA war, wurde gerade Israel gegründet. Und er erfuhr von der Ermordung Hassan al-Bannas in einer Zeit, als die arabischen Armeen niedergeschlagen wurden. 1951 kehrte er aus den Vereinigten Staaten zurück nach Kairo und trat der Muslimbrüderschaft bei. Seine Werke Zeichen auf dem Weg und die Zukunft dieser Religion gelten bis heute zu den maßgeblichen Werken des Islamismus. Als Linker unterstützte er erst einmal die Politik des Präsidenten Nassers, die an der Sowjetunion zeitweilig orientiert war. 1954 hat er allerdings nach einem gescheiterten Attentat die Muslimbrüderschaft verbieten lassen und so wandte sich Qutb von Nasser ab und erklärte Ägypten zum Land des Unglaubens. Den Zustand der vorislamischen Welt, der mit dem Begriff Jahiliyyat der Unwissenheit bedacht wurde, hatte schon erwähnter Ibn Taymiyyah erweitert auf jegliche Abweichung einer Gesellschaft vom Islam. Und unter dieser Bezeichnung wollte Qutb die Gesellschaft von allem Unislamischen, oder was er dafür hielt, reinigen. Was Reinigen auch in Europa immer hieß, wissen wir. Da werden viele immer ihre Köpfe los. Er wollte die absolute Herrschaft Gottes auf Erden, die allerdings, wie immer, wo man sich darauf beruht, dann doch immer die des Bodenpersonals war und ist. Der Dschihad wurde allerdings dann sozialisiert. Hamid Abdel-Samad spricht von privatisiert. Es läuft aber auf dasselbe hinaus. Die Gläubigen sollten sich jedenfalls zusammentun und den Dschihad ausrufen. Welche Bedeutung Said Qutb hat, kann man daran erkennen, dass Mahmoud Mursi, also als er zum Präsidenten gewählt wurde, erklärte, dass er dessen Schriften gelesen und darin den wahren Islam gefunden hätte. Heute gehören zur dominierenden Fraktion der Muslimbrüder die Qutbisten, könnte man sie nennen, andere Flügel der Muslimbrüderschaft wie Salafisten, asaritische und reformerische Kräfte wurden untergebuttert. Der Antisemitismus, das werden wir noch vertiefen, ist in arabischen Ländern sehr ausgeprägt. Mit der Gründung Israels und den Kämpfen im Unabhängigkeitskrieg lässt sich das schwerlich allein begründen. Es sind ältere Traditionen und auch die europäische antisemitische Tradition spielt, wie wir schon gesehen haben, hinein. Hitlers Mein Kampf und die Protokolle der Weisen von Zion spielen dabei sogar eine größere Rolle als der Koran. Schließlich sind sie Dauerbestseller. Auch hier hat der Antisemitismus wenig mit Juden zu tun. Es gibt keine Judenfrage, sondern es gibt nur eine Antisemitenfrage. Wie auch im europäischen Antisemitismus hat es mehr mit dem Selbstbild zu tun, das Antisemiten von sich haben, und mit Aspekten des Selbst, die ein Antisemit ungern an sich selber wahrnimmt und auf den Feind projiziert, beziehungsweise jemanden dadurch erst zum Feind macht. Nun sind Juden und Araber von der Tradition her schon sich viel ähnlicher, als man sich das so vorstellt und sie sich selber das meist vorstellen. Am Tag meiner Einschulung lernte ich sogleich einen Ägypter kennen und freundete mich mit ihm an und wir lachten über Vorstellungen wie die vom Weihnachtsmann. Naja, mit 6 Jahren ist das ja noch in Frage stehend. Theologische Gründe für Judenhass gab es bei Christen ja auch mehr als bei den Muslimen. Jesus spielte kaum eine Rolle, darum interessiert der christliche Gottesmordvorwurf nicht. Das hatten wir auch schon gezeigt. Dies war etwas zu relativieren, weil manche Quellen eher Interessen widerspiegelten als die Wirklichkeit. Einen Sunni-Status werden die Juden allerdings nicht mehr anerkennen, spätestens seitdem es Israel gibt. Darum ist der islamische Antisemitismus auch damit verbunden. Israel auszulöschen, und es gibt seltsame Verbindungen zur Linken, nicht nur in Deutschland oder Frankreich, sondern auch in Israel, wo es ausgesprochene Israel-Hasser unter den Linken gab und gibt. Das beweist nicht erst das letztlich stattgefunden habende Toilettengard. Bekanntlich wurde da Gregor Gysi von zwei Männern bis auf die Toilette verfolgt, weil er gegen eine Veranstaltung, die ausgerechnet am 9. November stattfinden sollte und anti-israelisch war, also vorgegangen war. Bei Gelegenheit werden wir möglicherweise da noch näher drauf eingehen. In der nächsten Folge im Januar wird es dann noch um die Protokolle der Weisen von Zion gehen, die ja sowohl im europäischen Raum, insbesondere auch bei den Nazis, eine große Rolle gespielt haben. Nicht kürzlich wurde ja auch nachgewiesen, dass selbst Heidegger dessen Inhalte da nachäffte. Und im arabischen Raum wird man darauf haben einige sogenannte Nahost-Experten immer wieder hingewiesen. Da findet man, also so wie man in amerikanischen Hotels die Bibel findet, findet man dort die Protokolle der Weisen von Zion.